da die Lazaristen, deren Stifter der heilige Vinzenz von Paul, in der offiziellen Geschichte ihrer Kongregation diese Angaben wieder abgedruckt haben, so besitzen wir für die Wahrheit der berichteten Tatsachen das Zeugnis der zwei angesehensten katholischen Missionsgesellschaften, die gerade durch ihre Tätigkeit in China und Indien wohl wussten, was sie schrieben. An derselben Stelle veröffentlichten die Lazaristen auch den Wortlaut mehrerer schon erwähnter wucherischer Verträge, welche die Jesuiten mit teils christlichen, teils heidnischen Chinesen abgeschlossen hatten und die der nach China gesandte päpstliche Legat Kardinal Tournon eben wegen ihres wucherischen Charakters für null und nichtig erklärt und im Wiederholungsfalle mit kirchlichen Strafen belegt hatte. Mit welchen Summen der Jesuitenorden zur Zeit seiner Aufhebung rechnete, beweist eine Bemerkung des Jesuiten Cordara, Denkwürdigkeiten Döllinger, Beiträge 3,49, der vom Papste zum Untersuchungskommissare des jesuitischen Seminarium Romanum ernannte Kardinal Mare Foschi habe entdeckt, dass ein Posten von 500.000 Scudi überhaupt nicht verrechnet worden sei. Kurz, der Reichtum des Jesuitenordens war und ist so notorisch, dass Cretino Joly, der fanatische Verteidiger des Ordens, sich angesichts der nicht zu leugnenden Tatsachen doch zu der Feststellung herbeilassen muss, das Vermögen des Jesuitenordens in Frankreich habe um die Mitte des 18. Jahrhunderts 58 Millionen betragen. In dieser Riesensumme sind, wie er ausdrücklich hervorhebt, nicht enthalten das Vermögen der Millionen in den Kolonien und nicht die Almosen und Geschenke. Erfahrungsgemäß erreichen aber Almosen und Geschenke jährlich eine bedeutende Höhe und das Vermögen der Missionen war enorm, so dass zu den 58 Millionen noch viele Millionen hinzugerechnet werden müssen. Die Kopfzahl der französischen Jesuiten, der Nutznießer dieser Millionen, betrug aber damals kaum mehr als 4.000. Die Tatsächlichkeit großen jesuitischen Reichtums steht also fest. Sie erhält pikanten Beigeschmack durch die Art und Weise, wie der Orden seinen Millionenbesitz erwirbt. Er wandelt in dieser Richtung zwei Wege. Der eine Weg ist dem Äußeren nach geistlich-religiös. Wir begegnen auf ihm dem Jesuiten als Prediger, Exerzitienmeister, Beichtvater, Seelenführer. Der andere Weg ist der gewöhnliche Weg aller Geschäftsleute. Auf die Einträglichkeit des ersten Weges, der die offizielle Bezeichnung Unentgeltlichkeit der geistlichen Verrichtungen trägt, habe ich schon wiederholt hingewiesen. Auch meine eigenen Erfahrungen bestätigen Begangenheit und Nützlichkeit dieses Weges. Aus der Geschichte des Ordens seien dazu noch einige charakteristische Züge hinzugefügt. Der englische Jesuit Garnet sagt von sich in seiner Lebensbeschreibung: Auch gab ich zwei Jünglingen, Brüdern, die Exerzitien. Beide fassten den Entschluss, in die Gesellschaft Jesu einzutreten. Vor seiner Abreise schenkte der Ältere zwischen 11 und 12 Florin der Gesellschaft Jesu. Mein Gastwirt, Henry Drury, schenkte fast die Hälfte seines Besitzes der Gesellschaft Jesu. The Life of Frater John Guérin, London, 1881, Seite 70 und folgende. Die Angaben werden ergänzt durch Mitteilungen des katholischen Priesters William Watson um die Jahrhundertwende 1599-1600. Vater John Guérin, Jesuit, veranlasste in den Exerzitien Henry Drury, sein Landgut Lorel in Suffolk für den Preis von 3.500 Pfund zu verkaufen und das Geld der Gesellschaft Jesu zu geben. Von Anthony Rose erhielt der Vater Gerard durch seine Exerzitien 1.000 Pfund und von Edward Walpole die gleiche Summe. In gleicher Weise verfuhr er mit James Linacre und erhielt von ihm 400 Pfund. Auch von Edward Huddlestone erhielt er in den Exerzitien 1.000 Pfund. Und William Wiseman hat er die Exerzitien so oft gegeben, dass Wiseman fast nichts zum Leben übrig geblieben ist. Das Gleiche berichtet Watson noch von anderen wohlhabenden Persönlichkeiten. Über das Aussehen des zweiten, des kaufmännisch-geschäftlichen Weges, liegt eine Fülle von Nachrichten vor, von denen ich einige auswähle. Jesuitischer Gelderwerb im Großen tritt uns auf der Insel Martinique entgegen. Die Handelsgeschäfte des Jesuiten La Valette auf der Insel Martinique hatten den Bankrott des großen Handelshauses Lyonsy & Goffre in Marseille zur Folge. Der Ordensgeneral Centurione ließ dem Handelshause 500 Livres als teilweise Entschädigung durch den französischen Provinzial des Ordens, den Jesuiten des Sarcy, auszahlen. Die halbe Million vermochte aber den Ruin von Lyonsy & Goffre nicht verhindern. Auch der vom Orden nach Martinique entsandte Visitator, der Jesuit de la Marche, musste anerkennen, dass sich La Valette unerlaubten Handelsgeschäften hingegeben hatte. Die Passiva La Valette betrug im Jahre 1761 2.400.000 Livres. Im Jahre 1762 löste der Jesuitenorden 86 von La Valette in Umlauf gesetzten Wechsel in Höhe von mehr als 1 Million ein. Um sich ein Gegengewicht gegen den Fall La Valette zu schaffen, griff der Orden zu einem oft von ihm angewandten, der gläubigen Menge gegenüber fast stets wirksamen Mittel. Er ließ sich vom Marseiller Bischofe und zahlreichen Marseillern, in Marseille hatte die Angelegenheit den meisten Staub aufgewirbelt, ein Leumundszeugnis ausstellen über seinen Seeleneifer, seine Erfolge in der Jugenderziehung, den Eifer im Predigen, Beichthören und so weiter. Allein auf die Parlamente von Nice und Paris übten solche Kunstgriffe keine Wirkung und sie verurteilten den Orden im August 1762 zur Zahlung von 1,5 Millionen Livres. Der Jesuit Soulier, der mit allen Mitteln La Valettes und des Ordens Schuld zu bemänteln sucht, muss dennoch diese Tatsachen zugeben. Dass die Ordensoberen von den Geschäften La Valettes nichts gewusst und sie nicht gebilligt hätten, wie die Verteidiger des Ordens, an ihrer Spitze der Jesuit Dur, behaupten, ist natürlich unwahr. Wie wäre es auch möglich, dass bei dem ausgebildeten Überwachungssysteme die Oberen von den großartigen und umfassenden Geschäften ihres Untergebenen, welche die größten Bankhäuser Frankreichs in Mitleidenschaft zogen, jahrelang nichts gewusst haben sollten?